Kundgabe 8745. Empfangen am 5.2.1964. Verschiedenes Los der Seelen nach dem Tode. Ich selbst bin bei euch, wenn ihr mein Wort vernehmet, und meine Nähe muss euch mit Licht und Kraft erfüllen, weil ich selbst der Urquell von Licht und Kraft bin. Dass ihr nun rein körperlich nichts davon spüret, ist um eurer selbst willen nicht anders möglich. Denn der schwache Leib würde vergehen in der Durchstrahlung, würde ich diese nicht nur der Seele zuwenden, die schon stärkeres Maß von Licht und Kraft vertragen kann und in diesem Zustand selig ist. Ihr müsstet nun dieses glauben, denn ich kann euch dafür keinen anderen Beweis geben, als dass ihr mein Wort vernehmet und eurer Seele dieses Wort auch Seligkeit bereiten muss. Ist es doch der Beweis meiner unmittelbaren Berührung. Denn mein Wort ist Kraft und Licht. Und dieses haltet ihr fest. Es kann nicht mehr vergehen. Es ist das sichtbare Zeichen meiner Gegenwart, das euch auch dann noch beglücken wird, wenn ihr diese innige Bindung löset dadurch, dass ihr wieder der Welt und ihren Anforderungen nachkommt. Aber ihr seid Licht und Kraft erfüllt und könnet allen Versuchungen durch die Welt widerstehen. Eure Blicke sind ständig mir zugewandt und ihr werdet mich auch nicht mehr lassen, wie auch ich von euch nicht mehr lassen werde, die ihr mein geworden seid durch die innige Bindung mit mir. Und ich will euch immer wieder aufs Neue beseligen, indem ich euch einweihe in tiefe Geheimnisse, in ein Wissen, das nur ich euch vermitteln kann, weil es geistige Gebiete berührt, die euch als Mensch noch verschlossen sind, solange ich selbst sie euch nicht öffne. Und ein solches Wissen wird euch stets beseligen und euch meine übergroße Liebe zu euch beweisen. Der Übergang aus dem Erdendasein in das geistige Reich ist ganz dem Reifezustand des Menschen entsprechend und darum also ganz verschieden. Eine Seele, die noch mangelhaft gestaltet ist, die nicht viel Liebe vorzuweisen hat, weiß es zumeist nicht, dass sie irdisch tot ist. Sie bewegt sich noch in derselben Umgebung und wird nur mit sich selbst nicht recht fertig, weil sie überall auf Hindernisse stößt, die sich ergeben, weil sie noch zu leben glaubt und doch weder angehört wird, noch Dinge verrichten kann, die sie auf Erden getan hat. Und solche Seelen sind auch in der Finsternis, die entsprechend ihres niedrigen Liebegrades undurchdringlich ist oder zuweilen in einen leichten Dämmerungszustand wechselt. Eine solche Seele also ist nicht selig und sie irret umher. Sie klammert sich an gleichgeartete Seelen auf Erden an, sucht diesen ihre Gedanken aufzuzwingen und wehret alle Wesen ab, die ihr helfen wollen in ihrer Lage, die auch so lange anhalten oder sich auch verschlechtern kann, wie sie nicht selbst in sich geht und über ihren Zustand nachdenkt. Scheidet jedoch eine Seele ab von der Erde, die keinen schlechten Lebenswandel führte, die auch kleine Verdienste durch Liebewerke erworben hat, die aber wenig glaubenswillig war und mich in Jesus nicht gefunden hat auf Erden, so wird diese auch oft nicht wissen, dass sie leiblich nicht mehr auf der Erde weilt. Sie wird durch weite, einsame Gegenden wandeln, wohl in leichter Dämmerung, doch nichts zu erkennen vermögen, keinen Wesen begegnen und allein sein mit ihren Gedanken. Und sie wird immer noch vielen weltlichen Gedanken nachhängen, sich nach den verschiedensten Dingen sehnen und leiden unter der Besitzlosigkeit, die sie sich nicht erklären kann und daher glaubt, durch Katastrophen oder ihr nicht wohlgesinnte Menschen in öde Landstrecken versetzt worden zu sein und nun immer wieder nach Auswegen sich umsehen. Und sie kann endlose Zeiten solche Gegenden durchwandern, bis sie langsam durch diese Öde zu einem anderen Denken gelangt und dann auch mit gleichgearteten Wesen zusammentrifft, was schon einen kleinen Aufstieg bedeutet. Denn so wie sie sich austauschen kann, besteht die Möglichkeit, solche Seelen zu belehren, denn zumeist sind es Lichtwesen, die in gleicher Umhüllung den Wesen entgegentreten, um ihnen zu helfen, dass sie zum Erkennen ihrer selbst kommen. Dann beginnt auch für diese Seelen ein langsamer Aufstieg zur Höhe. Und verlässt nun eine Seele ihren Erdenleib, die mich erkannte auf Erden, deren Leben ein Wandel in der Liebe war, die an mich geglaubt hat in Jesus und also auch von ihrer Urschuld erlöst ist. Dann geht diese Seele in das Lichtreich ein. Das heißt, sie wird sich in einer herrlichen Gegend wiederfinden, wo sie tiefstes Glück empfindet, wo sie empfangen wird von Wesen, die gleich ihr Licht durchstrahlt sind. Sie wird ihre Lieben wiedersehen, sie wird alle Erdenschwere abgelegt haben. Sie wird sich hinversetzen können nach ihrem Verlangen, wo immer sie weilen möchte. Sie wird eine Seligkeit empfinden, von der sie auf Erden keine Ahnung hatte. Sie wird in heißer Liebe zu mir erglühen, der ich euch eine solche Herrlichkeit bereite. Sie wird auch blitzschnell erkennen, was ihr bisher noch unbekannt war. Sei es das Wissen um tiefste Weisheiten, sei es das geistige Bereich, das euch auf der Erde nicht annähernd geschildert werden kann. Sie wird in überströmender Liebe sich den Wesen zuwenden, die ihre Hilfe benötigen, sei es auf Erden oder auch im jenseitigen Reich. Sie wird mir dienen wollen mit aller Hingabe und sich mit gleichreifen Wesen zusammenschließen, zu größter Kraftentfaltung, um Rettungswerke in Angriff zu nehmen, die sehr große Kraft erfordern. Für diese Seele ist der Übergang von der Erde in das geistige Reich nur das Erwachen aus einem bisher toten Zustand zum Leben. Denn ihr erscheint der Zustand als Mensch nun, da sie zum wahren Leben gekommen ist, nur als ein Zustand des Todes. Und voller erbarmender Liebe wendet sie sich nun dem noch Toten zu, um ihm zu helfen, gleichfalls zum Leben zu kommen. Denn was keines Menschen Auge je gesehen und keines Menschen Ohr je gehört hat, das habe ich denen bereitet, die mich lieben. Könntet ihr Menschen auf Erde nur ahnen, welches Los euch drüben erwarten kann, ihr würdet wahrlich mit allen Sinnen danach streben, euch dieses Los zu schaffen. Doch diese Kenntnis kann euch nicht zuvor gegeben werden. Sie kann euch wohl unterbreitet werden, aber solange ihr keine Beweise dafür habt, bedeutet dieses Wissen für euch zu wenig, als dass ihr es ernstlich auswerten würdet. Es ist jedoch für eine Seele überaus herrlich, wenn sie das Leben auf Erden sofort nach ihrem Tode tauschen kann mit dem Lichtreich. Wenn sie nicht den schwierigen Ausreifungsprozess noch im Jenseits durchmachen muss, denn dieser kann oft endlos lange Zeit erfordern, wenn nicht der Seele viel liebende Fürbitte zugewendet wird von Seiten der Menschen und wieder werden nur jene Fürbitte erfahren, denen liebende Gedanken nachfolgen. Und diese wird sich immer nur der Mensch erwerben, der selbst Liebewerke ausgeführt hat. Dann wird auch seine Entwicklung zur Höhe leichter vonstatten gehen. Und das Verlangen nach dem Wiedersehen seiner Lieben kann auch eine große Antriebskraft sein, wie auch jeder lehrende Geistfreund ihm zum schnelleren Reifen verhelfen wird, dessen Belehrungen angenommen werden von der Seele. Doch eine richtige Vorstellung könnet ihr Menschen euch nicht machen, solange ihr auf Erden weilet. Es können euch nur Andeutungen gemacht werden über die verschiedenen Sphären, die Aufenthalt seiner Seele sein können. Und ein jeder Mensch soll dankbar sein für Krankheiten und Leiden jeglicher Art, die einer Seele garantiert ein besseres Los eintragen, wie sie auch beschaffen sei, als wenn sie ohne Leiden von der Erde abscheidet, vorausgesetzt, dass nicht der Liebegrad oder der Glaube einer Seele das Lichtreich sichert. Doch die Mehrzahl der Menschen ist ohne Liebe und ohne Glauben an Jesus Christus. Und für diese wird der Übergang vom Leben zum Tode kein schöner sein, denn sie werden drüben antreffen, was sie auf der Erde anstrebten. Das Verlangen nach der irdischen Welt wird noch übergroß sein bei den Weltmenschen und doch keine Erfüllung mehr finden. Die Seele wird sich in einem Scheindasein wohl selbst eine Welt schaffen, doch bald erkennen, dass es nur Luftgebilde sind, bis sie selbst mit der Zeit abödet und erkennet, dass sie armselig beschaffen ist und sich nach Änderung ihrer Lage sehnet. Dann wird ihr auch geholfen werden. Doch auch jene, die nicht gut und nicht schlecht lebten auf Erden, werden kein beneidenswertes Los erwarten dürfen im jenseitigen Reich. Zwar wird sie nicht die tiefste Finsternis drücken, doch ihre Unwissenheit wird sie quälen, denn sie können es sich nicht erklären, warum sie nichts sehen können, mit niemandem mehr sprechen können und doch existent sind. Sie werden wenig Kraft besitzen, und erst wenn sie meiner gedenken, wird es ein wenig heller werden um sie. Und dann erst können ihnen meine Lichtboten in den Weg treten und ihnen zur Verbesserung ihrer Lage verhelfen. Vorausgesetzt, dass sie sich belehren lassen und von ihren bisherigen Anschauungen ablassen. Doch selig, die alle jene schweren Erlebnisse nicht haben im jenseitigen Reich, für die das Lichtreich geöffnet ist und die nun alle Herrlichkeiten in Besitz nehmen dürfen, die der Vater seinen Kindern im Übermaß bietet, weil ich sie liebe und sie meine Liebe nun auch erwidern. Amen.